Kapitel 4. In einer trübseligen Novembernacht erhielt ich endlich den Lohn meiner Mühen. Voll banger Furcht, ja fast schon Todesangst, legte ich mir die Werkzeuge griffbereit, die in dem leblosen Ding zu meinen Füßen einen Lebensfunken entzünden sollten. Es war schon 1 Uhr morgens. Der Regen trommelte eintönig gegen die Scheiben und meine Kerze war fast heruntergebrannt, als ich im trüben Schein des halb verloschenen Lichtes sah, wie sich das glanzlose, gelbe Auge der Kreatur öffnete, die schwer atmete und deren Glieder von krampfhaftem Zucken gerüttelt wurden. Wie soll ich meine Empfindungen angesichts dieser Katastrophe schildern? Wie den Unhold beschreiben, den ich mit so unendlicher Mühe und Sorgfalt geformt hatte? Er war wohl proportioniert, und ich hatte ihm schöne Gesichtszüge verliehen. Schön, guter Gott. Seine gelbliche Haut verdeckte kaum die Bewegungen der Muskeln und Adern darunter. Das Haar war rabenschwarz und wallend, die Zähne schneeweiß. Aber dieser Schmuck bildete einen umso grausigeren Kontrast zu seinen wässrigen Augen. Von der fast gleichen Farbe wie die bräunlich-weißen Höhlen, worin sie schwammen, zu der runzligen Haut und den schmalen, schwärzlichen Lippen. Schneller als die Ereignisse im menschlichen Leben ändern sich die Gefühle des Menschen. Fast 2 Jahre lang hatte ich nur dem Ziele, einem leblosen Körper Leben zu verleihen, mühevoll zugestrebt. Dafür hatte ich Ruhe und Gesundheit geopfert. Mein Streben hatte kein Maß gekannt. Doch nun, da das Werk beendet, erlosch der Reiz meines Traumes. Atemberaubender Schrecken und Abscheu erfüllten mein Herz. Außerstande, den Anblick des Wesens, das ich geschaffen hatte, zu ertragen, stürzte ich hinaus. In meinem Schlafzimmer ging ich lange auf und ab, nicht in der Lage, mich zu beruhigen und einzuschlafen. Schließlich siegte die Ermattung über den Tumult meiner Gefühle. Ich warf mich in Kleidern aufs Bett und versuchte, einige Augenblicke des Vergessens zu finden, doch vergeblich. Ich schlief zwar, wurde jedoch von den wildesten Träumen beunruhigt. Ich glaubte, Elisabeth vor mir zu sehen, blühend vor Gesundheit, wie sie durch die Straßen Ingolstadts zu schreiten pflegte. Überrascht und hocherfreut umarmte ich sie, aber als ich den ersten Kuss auf ihre Lippen drücken wollte, wurde sie leichenblass, ihre Gesichtszüge schienen sich zu verändern. Es war mir, als hielte ich den Leichnam meiner toten Mutter in den Armen. Ein Grabtuch umhüllte ihre Gestalt. In den Falten des Leinens wimmelten die Würmer. Entsetzt fuhr ich aus dem Schlaf auf. Ein kalter Schweiß stand mir auf der Stirn, meine Zähne klapperten, alle Gliedmaßen verkrampften sich. Da erblickte ich in dem fahlen Mondlicht, das spärlich durch die Fensterläden drang, den Unhold, das elende Monstrum, welches ich geschaffen hatte. Er schob den Vorhang an meinem Bett beiseite und richtete seine Augen, wenn man sie überhaupt Augen nennen darf, auf mich. Er öffnete die Kiefer und murmelte einige unartikulierte Laute, wobei ein Grinsen sein Gesicht verzog. Es mag sein, dass er gesprochen hat, ich hörte nicht darauf. Die Hand hatte er ausgestreckt, vermutlich um mich zu packen. Ich entwischte jedoch und stürzte die Treppen hinunter. Ich suchte Schutz in einem Hof, der zu dem Hause, wo ich wohnte, gehörte. Dort verblieb ich die übrige Nacht, indem ich in höchster Erregung auf und ab ging und aufmerksam lauschend jedes Geräusch mit Angst wahrnahm, als künde es das Nahen des dämonischen Leichnams, dem ich elenderweise das Leben gegeben hatte. Oh, kein Sterblicher konnte den Anblick dieser grausigen Gestalt ertragen. Eine wiederbelebte Mumie könnte nicht abstoßender sein als diese Missgeburt. Ich hatte auf das Monstrum geschaut, als es noch nicht vollendet war. Damals war es hässlich. Aber als seine Muskeln und Gelenke sich bewegen konnten, da wurde es zu einem Unding, wie selbst Dante es nicht erdacht haben konnte. Ich verbrachte eine qualvolle Nacht. Manchmal pochte mein Puls so schnell und hart, dass ich das Klopfen jeder Ader fühlte. Dann wieder sank ich zu Boden, von Mattigkeit und äußerster Erschöpfung übermannt. Neben Furcht und Schrecken empfand ich die bitterste Enttäuschung. Träume, die mir so lange Zeit Nahrung und Labsal gewesen, waren mir zur Höllenqual geworden. Der Umschwung war zu plötzlich, der Zusammenbruch ein vollständiger. Endlich dämmerte ein trüber und nasser Morgen. Aus übernächtigten und brennenden Augen gewahrte ich die Ingolstädter Kirche mit ihrem weißen Turm und der Kirchturmuhr, welche die 6. Stunde anzeigte. Der Pförtner öffnete die Tore zum Hof, der für jene Nacht meine Zuflucht gewesen war. Ich begab mich auf die Straße, die ich in schnellen Schritten durcheilte, als suchte ich der elenden Kreatur zu entfliehen, der ich an jeder Ecke zu begegnen fürchtete. Ich wagte nicht, nach meinem Zimmer zurückzukehren, sondern hatte nur den Drang, weiterzueilen, obwohl ich vom Regen, der von einem düsteren, trostlosen Himmel niederströmte, ganz durchnässt wurde. Auf diese Art irrte ich eine Weile herum und versuchte, durch die Bewegung des Körpers etwas das Gewicht, welches mein Gemüt bedrückte, zu erleichtern. Unstet ging ich durch die Stadt, ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, wo ich mich befand und was ich tat. Ängstlich pochte mein Herz. Ich eilte mit unregelmäßigen Schritten weiter, ohne es zu wagen, mich umzusehen. Wie einer, der auf einsamer Straße in Angst und Schrecken schreitet und, einmal seinen Weg erkannt, das Haupt nicht wieder zu wenden wagt. Denn hinter ihm, so weiß er, folgt ein grausamer Feind ihm auf den Fersen. So dahinlaufend gelangte ich schließlich dem Gasthofe gegenüber an, wo Postkutschen und Fahrzeuge gewöhnlich anhielten. Dort machte ich Halt. Ich weiß selbst nicht warum. So blieb ich einige Minuten lang stehen, bis ich einen Wagen bemerkte, welcher von dem anderen Ende der Straße auf mich zukam. Als er näher heran war, entdeckte ich, dass es eine Genfer Postkutsche war. Sie hielt gerade da, wo ich stand. Als der Schlag geöffnet wurde, erblickte ich Henri Clerval, der, als er meiner gewahr wurde, sofort heraussprang. »Mein lieber Frankenstein«, rief er aus, »wie froh bin ich, dich wiederzusehen. Welch ein Glück, dass du gerade in dem Moment, da ich aussteige, hier bist.« Groß war meine Freude, als ich Clerval sah. Seine Gegenwart rief mir meinen Vater, Elisabeth, und die von mir so geliebte heimatliche Landschaft vor Augen. Ich drückte ihm warm die Hand und hatte sofort Angst und Missgeschick vergessen. Zum ersten Mal seit vielen Monaten war ich von ruhiger und heiterer Freude erfüllt. Ich begrüßte meinen Freund aufs Herzlichste, und wir wanderten zu meiner Unterkunft zurück. Clerval sprach noch etwas über gemeinsame Freunde und über das große Glück, dass er endlich nach Ingolstadt kommen durfte. »Du kannst es dir leicht vorstellen«, sagte er, »wie schwer es war, meinen Vater davon zu überzeugen, dass es für einen Kaufmann unbedingt erforderlich ist, mehr als nur die Buchhaltung zu verstehen. Ich glaube fast, dass er bis zum Schluss bei seiner Meinung blieb, denn seine ständige Antwort auf meine nie erlahmenden Vorstellungen war die des holländischen Schulmeisters im Vicar von Wakefield. Ich verdiene 10.000 Florins im Jahr, ohne Griechisch zu können. Ich esse gut und reichlich, ohne Griechisch.« Schließlich gewann seine Zuneigung zu mir doch die Oberhand über seine Abneigung gegen das Studieren, und er hat mir erlaubt, eine Entdeckungsreise in das Land der Wissenschaft zu unternehmen. »Ich bin unendlich froh, dich zu sehen. Aber nun erzähle mir, wie es meinem Vater, den Brüdern und Elisabeth geht.« »Sehr gut. Sie sind glücklich, nur etwas beunruhigt, dass sie so selten von dir hören. Auch ich habe übrigens die Absicht, ihretwegen ein wenig mit dir zu schelten.« »Aber mein lieber Frankenstein«, fuhr er fort, indem er plötzlich abbrach und mich voll ansah, »es ist mir vorher nicht aufgefallen, wie krank du aussiehst. Du bist so abgezehrt und bleich, als hättest du mehrere Nächte durchwacht.« »Du hast richtig geraten. Mich hat in der letzten Zeit eine Sache so ausschließlich beschäftigt, dass ich mir nicht genügend Ruhe gegönnt habe, wie du siehst. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass alle diese Verpflichtungen nun gelöst sind und ich endlich frei bin.« Ich zitterte am ganzen Leibe. Der Gedanke an die Geschehnisse der vergangenen Nacht war mir unerträglich, jede Anspielung qualvoll. Ich schlug ein schnelles Tempo an. Bald kamen wir zu meiner Herberge. Dann besann ich mich, und bei dem Gedanken, die Kreatur lebend in meinem Zimmer vorzufinden, lief mir der kalte Schweiß über den Rücken. Ich hatte Angst, den Unhold zu erblicken, aber noch größere Angst, dass Heinrich ihn sehen könnte. Ich bat ihn daher, er möchte einige Augenblicke am Fuße der Treppe warten, und sprang zu meinem Zimmer hinauf. Ich hatte die Hand schon auf der Klinke, noch ehe ich mich gefasst hatte. Ich stand still, in Angstschweiß gebadet. Dann stieß ich die Tür gewaltsam auf, so wie es Kinder zu tun pflegen, wenn sie ein Gespenst befürchten, das auf sie lauert. Jedoch nichts regte sich. Bange trat ich ein. Das Zimmer war leer. Auch mein Schlafzimmer war frei von seinem scheußlichen Gast. Ich wagte es kaum, an ein so großes Glück zu glauben. Aber als ich mich überzeugt hatte, dass mein Feind wirklich geflohen war, klatschte ich vor Freude in die Hände und lief zu Clerval hinunter. Wir stiegen gemeinsam zu meinem Zimmer hinauf. Der Diener brachte bald das Frühstück, aber es gelang mir nicht, mich völlig zu fassen. Nicht nur Freude bewegte mich. Ich war geradezu geladen mit Spannung. Es prickelte mich über die ganze Haut. Meine Pulse jagten. Nicht einen Augenblick vermochte ich stillzusitzen. Ich sprang über die Stühle, klatschte in die Hände und lachte laut. Zuerst schrieb Clerval meine ungewöhnliche Leidenschaft der Freude über seine Ankunft zu. Aber als er mich aufmerksamer beobachtete, entdeckte er eine Wildheit in meinem Blick, die er nicht zu deuten wusste. Mein lautes, unbändiges, freudloses Lachen erschreckte und befremdete ihn. »Mein lieber Viktor«, rief er, »was ist um Gottes Willen geschehen? Lache doch nicht so. Wie krank du bist. Was ist denn die Ursache von allem?« »Frage mich nicht«, rief ich und bedeckte mir die Augen mit den Händen, denn ich wähnte, die gefürchtetste Erscheinung in den Raum gleiten zu sehen. »Er allein vermag es zu erzählen. Oh, rette mich, rette mich!« Ich bildete mir ein, dass der Unhold mich ergriff, wehrte mich wie besessen und fiel ohnmächtig zu Boden. »Der arme Clerval! Was muss er empfunden haben? Unser Wiedersehen, worauf er sich so gefreut hatte, in welch seltsame Bitternis ward es verwandelt!« Aber ich war nicht Zeuge seines Schmerzes. Ich lag ohne Besinnung und kam erst nach langer Zeit wieder zu mir. Das war der Anfang eines Nervenfiebers, das mich mehrere Monate lang ans Bett fesselte. Während der ganzen Zeit pflegte mich Heinrich ganz allein. Später erfuhr ich, dass er in dem Bewusstsein, mein Vater sei bei seinem hohen Alter nicht imstande, eine solch lange Reise zu unternehmen, und meine Krankheit würde Elisabeth sehr beunruhigen, ihnen diesen Schmerz erspart hatte, indem er ihnen das ganze Ausmaß meiner Krankheit verbarg. Er wusste, es gab niemanden, der mich liebevoller und besser hätte pflegen können als er selbst. Er glaubte fest an meine Genesung und zweifelte nicht daran, dass er anstatt den anderen Kummer zu bereiten, ihnen den größten Liebesdienst erwiese. Ich war tatsächlich sehr krank. Nur die hingebungsvolle und nimmermüde Pflege meines Freundes vermochte es, mich dem Leben wieder zurückzugeben. Die Gestalt des Ungeheuers, das ich ins Dasein gerufen hatte, stand mir dauernd vor Augen, und ich fantasierte beständig darüber. Zweifellos war Heinrich durch meine Worte überrascht. Zuerst dachte er, sie seien nur Ausgeburten meiner beunruhigten Fantasie. Aber die Hartnäckigkeit, mit der ich immer wieder auf denselben Gegenstand zurückkam, überzeugte ihn, dass meine Krankheit wirklich in irgendeinem ungewöhnlichen und furchtbaren Ereignis ihren Ursprung haben musste. Nur sehr langsam und mit häufigen Rückfällen, die meinen Freund fortwährend beunruhigten, erholte ich mich. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich die Gegenstände der Umwelt mit einer gewissen Freude wieder wahrnahm. An den Bäumen, die vor meinem Fenster standen, brachen die jungen Knospen hervor. Es war ein himmlischer Frühling, der sehr zu meiner Genesung beitrug. Ich fühlte auch, wie in meinem Herzen Freundschaft und Zuneigung sich neu belebten. In kurzer Zeit war ich ebenso heiter wie vor meiner verhängnisvollen Leidenschaft. »Liebster Clerval«, rief ich, »wie liebevoll, wie gut bist du zu mir gewesen! Den ganzen Winter hast du im Krankenzimmer verbracht, anstatt ihn, wie du dir vorgenommen hattest, aufs Studium zu verwenden. Wie kann ich dir das jemals vergelten? Es tut mir bitter leid um die Enttäuschung, deren Ursache ich gewesen bin, aber du wirst mir verzeihen. Du wirst mir alles lohnen, wenn du dich nicht aufregst, sondern so schnell wie möglich gesund wirst. Und da du so guten Muts scheinst, möchte ich über einen Punkt mit dir sprechen, wenn ich darf.« Ich zitterte. Einen Punkt. Was konnte das sein? War es möglich, dass er auf den Gegenstand anspielte, an den ich nicht einmal zu denken wagte? »Fasse dich«, sagte Clerval, der gesehen hatte, wie blass ich geworden war. »Ich will nicht davon reden, wenn es dich aufregt, aber dein Vater und deine Cousine wären sehr froh, wenn sie einen Brief in deiner eigenen Handschrift von dir erhielten. Sie wissen kaum, wie krank du gewesen bist und sind beunruhigt über dein langes Stillschweigen.« »Ist das alles, mein lieber Heinrich? Wie konntest du nur annehmen, dass ich nicht gleich an diese teuren Menschen denken würde, die ich liebe und die meine Liebe völlig verdienen? Wenn du jetzt so gestimmt bist, dann wirst du wahrscheinlich gern einen Brief lesen, der schon seit Tagen hier auf dich wartet. Ich glaube, er ist von deiner Cousine.«